Kannst es gerne machen. Marc macht auch eine. Und Hennerle macht noch eine. Das heißt, wir haben mehr als genug Aufzeichnungen. Tja, gut, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zur üblichen Montags-Mumble-Runde, auch Bufo-Sprechstunde genannt. Wir machen das heute, wie die letzten Male auch schon, ohne Pad und ohne Netz und doppelten Boden. Das heißt, wer Fragen hat, kommt einfach zu uns hier hoch und wir beißen nicht, wir hören nur zu und suchen Antworten. Wir machen das trotzdem so wie die letzten gefühlt 300 Wochen auch. Ich erzähle mal ganz kurz so ein paar Sätze zu dem, wie die letzten Tage waren. Ich war am Wochenende in Bremen und Bremerhaven, um die dort aktiven Piraten beim Endspurt des Wahlkampfs Bürgerschaft in Bremen zu unterstützen. Und ich muss sagen, motiviert, die sind da, die kämpfen, die glauben dran, und das spürt man, das merkt man. Und es waren unglaublich viele Piraten aus dem gesamten Bundesgebiet wieder vor Ort und haben mit unterstützt, mitgekämpft und mit Wahlkampf gemacht. Das macht richtig Spaß, das zu sehen. So macht Piratenarbeit nach wie vor Spaß. Wir waren am Sonntag dann noch kurz in Bremerhaven. Das ist quasi von Bremen aus nochmal, ich glaube, 60 Kilometer Richtung Norden. Also von meiner Sicht aus eher in die falsche Richtung, aber okay. Auch dort war am Rande eines, ich würde mal sagen, Straßenfestes ein relativ großer Infostand der Piraten. Die Thüringer haben wieder Bratwürste gegrillt und verschenkt. Es fanden Gespräche mit den Leuten statt. Es war einfach eine Freude, das alles zu sehen. Und ich bin guter Dinge, dass wir nächste Woche ein Wahlergebnis haben, das definitiv besser ist als die letzten. Der einzige Wermutstropfen an dem Wochenende war die unglaublich lange Heimfahrt. Ich war zwar nicht allein, Marc war dabei, aber 8 Stunden sind dann doch ein ganzes Stück, wenn man da im Auto sitzt. Irgendwann nervt's und ich war heilfroh, dass ich wieder zu Hause bin. Macht aber nichts, ich komme nächste Woche trotz dessen nochmal nach Bremen, um das Ergebnis des Wahlkampfs dann auch gebührend mitzufeiern. Ja, gibt es von meinen Vorstandskollegen jemanden, der noch was sagen möchte? Ja, wenn keiner automatisch hier schreit, dann mache ich weiter. Ich kann mich ehrlich gesagt spontan gar nicht daran erinnern, was ich alles letzte Woche getrieben habe. Ich war auf jeden Fall am Mittwochabend irgendwie in meinem Nachbarort eingeladen bei der Fraktion der Grünen im Stadtrat, um sich mal gegenseitig kennenzulernen. Die haben angeboten, dass Piraten über sie Anträge einreichen können, weil sie und wir wenig aktive Mitglieder in dieser Stadt haben. Das fand ich sehr nett. Die haben da auch ein spannendes Projekt zum Thema Crowdfunding von Bürgerprojekten. Da haben sie ein bisschen nach meiner Meinung gefragt. Die waren dann auch schwer enttäuscht, als ich erklärt habe, dass nicht jeder automatisch in der Piratenpartei ganze Portale oder Software bauen kann, mal ebenso. Da waren sie leider etwas konsterniert, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein spannendes Projekt, was generell für uns Piraten eventuell auch mal interessant war. Ansonsten war ich auch in Bremen am Wochenende bei der Wahlkampf-Endsportparty. Ich kann mich da Sekors Lobeshymne quasi nur anschließen und wir hatten sogar tolles Wetter. Das war's, danke. Okay, das Schweigen würde ich mal als Einladung an alle Anwesenden verstehen wollen, Fragen zu stellen, mit uns zu diskutieren. Gibt es etwas, worüber wir reden wollen oder sollen oder müssen? Baujub. Ja, ich würde mal ganz neugierig nachfragen. Ihr hättet damals angeboten mit dieser Flaggengeschichte, dass man da Entwürfe durchaus auch einbringen kann. Da würde mich interessieren, was da für Entwürfe gekommen sind, die vielleicht nicht ganz so piratennah sind oder Piratensignee beinhalten und wenn ja, wie weit die entfernt sind. Also da kann ich was zu sagen. Und zwar hatte ich sehr viel Telefonate mit Gordon in den letzten Tagen. Er hat jede Menge Zusendungen schon bekommen. Ich persönlich habe auch Zusendungen bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob an Vorstand.at auch was kam. Aber auf jeden Fall waren sehr viele Leute motiviert, irgendwie tolle Designvorschläge zu schicken. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die alle aussehen, weil ich sie selber noch nicht alle gesehen habe, aber ich bin sicher, dass da irgendwas Schönes dabei ist, was allen gefällt. Okay, bin mal gespannt. Jo, gibt's weitere Fragen? Michael, liest du gerade nicht noch anders? Keine Ahnung, aber ich bin gerade eben rausgeflogen und musste meinen Rechner neu starten. Okay, gut. Gibt's Fragen? Leute, Ich redet kann mit mir uns. nicht vorstellen, dass die Basis wunschlos glücklich ist. Was ist denn los? Hier. Ihr wollt direkt Demokratie, es geht an die Zuhörer. Ihr wollt euch wirklich einmischen und bei so einer Gelegenheit, da am Montag, da fehlt ihr so total. Ich weiß jetzt auch nicht, ich hätte noch was wegen Flagge gefragt, aber das ist jetzt beantwortet. Aber nützt doch diese Zeit. Ja, Danke, super. dem Appell kann ich mich an der Stelle nur anschließen. Christoph. Gut, also wenn sonst niemand was fragen will, dann würde ich gerne noch mehr zu dem Gespräch von, glaub Hermi war das, mit den Grünen zum Thema Crowdfunding hören. Was die da machen bei euch und wie es funktioniert. Ja, ich kann da gerne ein bisschen mehr dazu erzählen, sofern ich Bescheid weiß. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen hatte die Idee, wie gesagt, so ein Crowdfunding-Portal für die Stadt einzurichten. Bürger oder auch gemeinnützige Vereine oder was auch immer, das ist noch nicht so ganz genau definiert, können dann über die jeweiligen Fraktionen Anträge bzw. Projektvorschläge einreichen, die dann in irgendeinem Gremium freigeschaltet werden können. Dann erscheint das quasi in einem Portal, was sie halt noch nicht ausgewählt haben. Und Bürger können dann quasi für dieses Projekt spenden. Also da geht es explizit nicht um so Dinge wie Infrastruktur. Die werden, so wie sie es mir versichert haben, nicht zum Beispiel die Sanierung der Straßen von den Bürgern irgendwie bezahlen lassen, sondern es geht zum Beispiel so Sachen wie, es gibt da einen alten Bahnhof, der nicht wirklich schön ist. Da soll ein Weg für Kulturbahn draus werden für Kunstausstellungen oder irgendwie Leute dürfen gerne die Wände irgendwie verschönern und solche Sachen. Oder es geht zum Beispiel um Bepflanzungen in Spielstraßen oder Kinderspielplätze oder neuen Fußballrasen oder also solche Dinge, darum soll es gehen. Das ganze Konzept steht noch nicht. Die haben eigentlich nur mal bei uns angefragt. Was wir denn so als Piraten zum Thema Crowdfunding wissen. Ich glaube, die hatten auch eine recht hohe Erwartungshaltung, dass ich da jetzt der absolute Profi bin, und denen direkt irgendwie 10 Anbietervorschläge machen kann oder dass wir irgendjemanden in der Partei haben, der ihnen das mal eben so programmiert. Und da musste ich sie ein bisschen vertrösten. Ich wollte da jetzt da auch nicht zu sehr oder zu viele ja, nicht Informationen preisgeben, aber ich meine, das ist halt immer noch ein bisschen Konkurrenz und da muss man ein bisschen aufpassen, wie sehr man die Leute unterstützt. Ich finde es aber generell nett, dass man die mal kennengelernt hat. Also die haben sich auch wirklich sehr gefreut, dass wir da waren. Also wir, mein Kollege im Kreisvorstand und ich. Und das war eigentlich ein recht netter Kontakt und sehr herzlich. Und wie gesagt, die haben vorgeschlagen, dass wir ein bisschen zusammenarbeiten, was so Antragsgeschichten einbringt, weil es bei denen im ganzen Kreis auch nicht so wahnsinnig gut um aktive Mitglieder bestellt ist. Ah, okay. Dann hatte ich leider nicht gesehen, Piratos oder Zünglein, wer zuerst da war. Ja, ich würde gerne anfangen. Ich will auch gar nicht eine Frage stellen, sondern eigentlich nur ein Feedback geben. Ich glaube, dass die Piraten auf den Vogelfutterzug im größeren Stile aufsteigen sollten. Dass da was in Stuttgart gelaufen ist, glaube ich, sollten wir wirklich auf deutschlandweit ausweiten. Das könnte uns echt gute Stimmung bringen. Und das zweite wichtige Thema, was ich im Moment so fühle und sehe, wo wir Piraten wirklich punkten können, ist das Thema Freifunk in jeder Art. Weil das auch jedem Nutzer und auch Wähler einen echten Vorteil bringen kann, wenn wir das forcieren und da in diese Kerbe schlagen. Ich glaube, wenn wir auf diesen zwei Gebieten uns deutschlandweit aktiv zeigen, ja, sehe ich sehr positiv der Piratenzukunft entgegen. Das klingt sehr gut. Ich habe am Wochenende gesehen, dass wir das mit dem Vogelfutter auch in Bremen und Bremerhaven gemacht haben. Dummerweise hat es die Polizei aber nicht interessiert. Offensichtlich haben sie da doch schon gelernt, dass nicht alles, was irgendwie in Tütchen verteilt wird, auch gleich Drogen sind. Aber vielleicht kann man da ja noch was nachlegen, weil ich gebe dir recht, die Aktion hat durchaus Spaß gemacht. Es könnte auch sein, dass sie mit den Fußballfans beschäftigt waren an diesem Wochenende. Stimmt, es war ein überraschender Vorbeimarsch. Auch das Thema Freifunk, gebe ich dir recht, ist ein Thema, das mit uns verbunden wird, das uns eine Möglichkeit gibt, den Leuten zu zeigen, dass wir Dinge tun, die ihnen helfen. Also von daher ist es schon etwas, worum wir uns kümmern finden müssen. Aber auch da ist so das Problem, wir brauchen Aktionen, wir brauchen Geschichten, die Bilder produzieren, um wahrgenommen zu werden. Dann funktioniert es, dann läuft es in die richtige Richtung. Könnte ich noch kurz zu dem Thema vorhin was nachhaken? Ich würde gerne noch einen Link nachlegen. Und zwar gibt es bereits Städte oder Kommunen, die so ein Crowdfunding-Modell für Bürgerprojekte haben. Eins davon ist Hamburg. Ich glaube, das ist initiiert vom Bürgermeister in Hamburg, vom NDR und diversen Firmen gesponsert. Das nennt sich der Hamburger Weg. Den Link tue ich im Chat. Okay. Dann war als nächstes Codebiz. Ja, hi. Also erstmal zu dem Freifunk-Kram. Ich habe mich mit ein paar Freifunkern unterhalten und die waren so mimimi, das war aber unsere Idee. So, weil die haben ja damals die Router aufgestellt oder so in Hamburg zum Beispiel. Und vielleicht sollte man denen einfach mal klar kommunizieren, ja, geile Idee, war eure Idee und wir wollen das politisch weiter pushen, ja. So, damit wir die ein bisschen an Bord haben, einfach ist ja auch so eigentlich. So, und jetzt noch was ich kurz sagen wollte, wenn ihr Videos macht, mit piratigen Inhalten, die irgendwie auf YouTube sind, bis hin zu Fernsehen, weiß ich nicht was. Ich habe so ein paar 3D-Animationen gemacht vom Piratenlogo. Findet ihr bei der SG Gestaltung oder bei mir? Und wenn jemand da noch Ideen oder Anregungen hat oder will eins, wo Piratenpartei Hamburg und Stadt Deutschland steht und so weiter, findet ihr alles bei der SG Gestaltung. Wenn ihr da das irgendwie nicht kriegt, dann fragt mich nochmal, dann ist was schiefgelaufen. Und wenn ihr, wie gesagt, irgendwas für euren Bereich braucht oder so, dann schreibt mir einfach oder sprecht mich hier im Mumble an. Die E-Mail-Adresse ist mein Nickname at gmx.de. Danke. Codebiz, warte mal, bevor du verschwindest. Ja. Hast du irgendwelche Muster von dem, was du da gerade erzählt hast, die man anschauen kann? Hast du einen Link? Sekunde, gleich habe ich einen. Immer mit der Ruhe. Okay, mach die kurz weiter. Ja, machen wir. NerdBB reagiert nicht. Dann probiere ich es mit Zünglein. Ja, diesmal aber, hallo, ich wollte zu Hermi da was, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, VR Bank, die haben auch so ein Crowdfunding-Projekt. Ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, aber mehrere VR Bank-Filialen haben das jetzt oder führen das ein. Also VR Network hier in Zusammenarbeit mit Startnext Network und T-Systems Tochter irgendwie. Also da gibt's auch so Bürger, also quasi genau dasselbe, wo dann ja, jeder Bürger da so Sachen einbringen kann und irgendwas, ja, einen Kinderspielplatz oder sowas finanzieren oder Vereine halt dann so ein Ziel eben angeben und dazu aufrufen zu spenden. Okay, vielen Dank. Das ist tatsächlich eine interessante Info. Wenn du irgendwie Links oder so hast, wäre ich ja dankbar, wenn du die in den Chat posten würdest. Habe ich jetzt um 1.11 Uhr mal was gemacht, was ich gefunden habe. Ich habe aus einem Artikel aus der Mainpost habe ich das vor einer Woche gelesen. Aber ja, wenn man nachgoogelt, also Pixel Talk, hier habe ich was gefunden. Ah ja, okay, ich habe es gerade gesehen. Vielen Dank. Ja, bitte. Okay, dann probiere ich mal NerdB nochmal. Scheint kein Mikro zu haben, traut sich nicht oder kann nicht. Gibt's weitere Fragen? Ja, die erste Viertelstunde ist rum. Wenn nichts mehr kommt. Michael. Sollten wir das einfach mal umdrehen und die Basis fragen? Moment, ich im Link. Ich wüsste da eine Frage. Codebiz. Hier, das ist das animierte Bund-Logo in der langen Version. Mal ein cool Beispiel. Sound gibt's nur bei einem, aber da könnte ich noch was machen irgendwie, so falls ihr noch irgendein was aus dem Synthi halt wollt. Okay, cool, vielen Dank. Jo, ich hoffe, die SG-Gestaltung hat die Dateien alle irgendwie verfügbar und jo, wie gesagt, wenn ihr noch was braucht, sagt Bescheid. Ciao, ciao. Jo, machen wir. Ich habe gehört, es ist Basissprechstunde, also Frage. Ja, ich wüsste gerne, welche Aktionen, nein, okay, ich will die Basis nicht treuen. Ich weiß, was du fragen wolltest. Jetzt frag endlich. Ja, ich wollte wissen, welche Aktionen die Basis plant, um die Piraten wieder wahrnehmbar zu machen. Wir stampfen an Nässe fahren geht aus dem Boden. Ja, nee. Killer Schach war geil, der Nacktscanner war geil, dann lässt sich doch zu TTIP oder sonst irgendwas noch irgendwie was machen, oder? Ja, dann los! Ich habe jetzt eher gedacht, machen medienwirksam einen Shitstorm gegen den UFO. Jo. Okay. Das können so, also ich finde das mit den Chlorhühnchen völlig unnötig, die Aufregung, weil wir haben Salmonellenhühnchen, aber es gibt wirklich gute Argumente gegen TTIP. Und da kann man durchaus irgendein Sinnbild finden. Ich bin da kein Fachmann. Wofür ich immer noch ein Bild suche, also etwas, was man wirklich sehen kann, ist die Bedrohung durch die Überwachung. Also wie kann ich Menschen mit einem einzigen Bild klar machen, dass Überwachung Lebensqualität oder Freiheit vernichtet. Also so ähnlich wie die Grünen den Vorteil hatten, als die blöden Wälder beinahe gestorben wären und sie plötzlich Bilder von diesen Bäumen ohne Nadeln oder ohne Blätter hatten mitten im Sommer, wo sie sagen konnten, guckt hin, so wird die ganze Welt ausschauen, wenn wir jetzt nicht sofort etwas ändern. Wie kriegen wir Bilder, die unsere Themen genauso plastisch und drastisch darstellen? Vollverschleierung, aber das würde dann irgendwie gegen Moslems gehen, das ist ein Problem. Aber im Prinzip ist es so, ob man besser lebt, wenn man quasi nichts mehr von sich preisgibt. Ey, ich habe eine Idee. Also ist vielleicht nur so ein Ansatz. Habt ihr von diesen Systemen gehört, wo, keine Ahnung, Supermärkte die ganze Zeit ihre Kunden filmen, wie hier an der Tanke oder bei Macis? Und dann gibt's ja immer diese Software, die dann auswertet, wann der Mensch dann irgendwie wohin guckt und so weiter. Das tut zwar jetzt angeblich meine Tanke nicht, aber das ist ja schon sehr penetrant irgendwie so. Und man könnte doch einfach mal irgendwie Bilder aus dieser Software irgendwie, ich meine, da muss es ja schöne Bilder von geben, so jetzt guckt er dahin und irgendeine Auswertung oder so, dass man so ein bisschen sieht, wie da direkt auf der anderen Seite der Kamera auf die Pelle gerückt wird, ne? Also ich denke, da braucht es irgendwas provokant Plakatives und wo du Bild gesagt hast, habe ich jetzt eher so an PDF gedacht oder GIF oder was auch immer, dass man vielleicht Bild macht auf dem Klo mit Kamera und Text dazu, du hast doch nichts zu verbergen, oder? Das gab's schon. Ja, ist in abgewandelter Form. Und das gab's alles schon. Es müsste irgendwie ein starkes Bild sein. Oh, scheiße. Aber im Prinzip ist es eine sehr gute Idee und wenn man dazu ein starkes Bild hätte, das könnte auch die Piraten wieder echt antreiben. Mist, also es geht eigentlich darum, also was ist der Inhalt, um das jetzt mal so zu analysieren? Der Inhalt ist, es gibt uns nicht mehr Freiheit, sondern es schränkt uns ein. Was bedeutet es? Wir müssen uns verstecken. Verstecken ist keine Freiheit. Und daraus ein Bild schaffen. Also ich finde, der springende Punkt ist eigentlich, dass man sowas nehmen muss, was offenlegt, wie aus der Kamera, die da oben in der Ecke hängt, dann wirklich eine negative Konsequenz für dich wird. Ja? Dazu muss man irgendwas von der anderen Seite der Überwachung halt hier nehmen und irgendwie darstellen, oder? Ja, aber ich glaube, wir müssen es noch ein Stück weiter abstrahieren. Also es gab letzte Woche die Aktion, wo vorm Kanzleramt irgendwie sich Menschen unter Leichentücher gelegt haben. Das hat bei unglaublich vielen Menschen Gänsehaut ausgelöst, dass sie diese Bilder gesehen haben. Ja, das erzeugt Bilder. Ne? Das erzeugt Bilder. Also das, genau das ist es. Also insofern, es müsste einfach erklärbar sein und es muss ein Bild sein, was sich einem einprägt. Also es muss dieses Verstecken, dass man sich für Freiheit verstecken muss, ist eigentlich die Aussage. Und das in ein Bild zu packen. Wie wäre es denn, wenn wir mal gucken, ob wir irgendwas finden aus Staaten, wo bekanntlich wesentlich schärfer überwacht wird und eventuell zum Beispiel Oppositionelle darunter leiden? Gibt es da vielleicht irgendwas Fertiges aus Blogs oder was weiß ich so, wo man dann wirklich sieht, wie das zur Bedrohung wird, die einfach nur auf der Kamera waren? Ich würde kurz reingrätschen. Ich muss bei dieser Sache immer so ein bisschen an den Film Demolition Man denken. Da gibt's die eine Szene, in der er flucht und dann kommt aus der Wand ein Knöllchen mit der Botschaft, sie bekommen die Geldstrafe von einem Credit wegen Verstoßes gegen das verbale Moralitätsstatut. Wäre es denn vielleicht eine interessante Aktion, wenn wir uns so kleine Knöllchen-Strafzettel drucken in dieser Art und einfach durch die Fußgängerzone laufen, hören, wenn irgendjemand flucht und der Person dann diesen Zettel gibt? Den Zettel nehmen doch nur die Leute mit, die nicht mit den drei Muscheln umgehen können. Die Idee ist an sich nicht schlecht. Also man spricht die Leute an und es ist quasi ein direkter Anwurf. Das ist schon mal nicht schlecht, weil das geht so in eine direkte Richtung. Es gibt aber keine Bilder. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, es ist unheimlich schwierig, den Leuten so eine Bedrohung durch Überwachung klar zu machen, so dass es sie unmittelbar betrifft. Das ist aber komisch, oder? Dass man das nicht klar machen kann, weil das ist ja ganz direkt. Es wird in Romanen, es wird in Literatur, in Filmen wird es überall aufgegriffen. Und warum nehmen das die Menschen so, wenn es wirklich real life passiert, überhaupt nicht wahr? Also das ist eigentlich eher ganz komisch, dass es so ist. Also insofern sollte sich da wirklich ein starkes Bild finden lassen, auch wenn ich jetzt mir nichts einfällt, außer jetzt Joker und solche Sachen, und das halte ich für problematisch. Aber insgesamt ist es so, dass der Gedanke ist, nur wer sich versteckt, kann eigentlich frei leben. Und das ist ein Widerspruch in sich. Aber man könnte es schon darstellen, weil ich meine, das ist genau der Punkt. Dadurch, dass Überwachung schon so alltäglich ist und die Leute es so mental schon fast ausblenden, merken sie gar nicht wirklich, wie sie darunter leiden. Deshalb wäre es vielleicht ein schönes Bild, wenn man genau diese Oasen, die man dann noch hat, also zum Beispiel seine eigenen vier Wände oder so etwas, das bildlich darstellt. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass man zum Beispiel eine Überwachungskamera sieht. Ich stelle mir so eine Art Comic vor, wo eine Überwachungskamera die Gegend überwacht und alles ist grau und düster, und da gibt es eine Stelle, wo die Überwachungskamera sozusagen einen toten Winkel hat, und an der Stelle entsteht so eine kleine Oase. Das wäre so ein Bild für mich, um ein bisschen zu erklären, unter was für einem permanenten Leidensdruck wir eigentlich schon existieren. Das ist im Prinzip eine gute Idee, und das jetzt in Aktion umgesetzt, weil das ist nicht so einfach. Also wirklich Bilder für die Kamera. Weil ja, das ist das, was die Presse will. Die will einfach Bilder für die Kamera und genau. Leichentücher und was auch immer, wenn man eine Aktion macht, Nacktscanner, Killerschacht, das waren alles Bilder, das konnte man fotografieren und das konnte man direkt in die Zeitung setzen. Genau darum geht's, Kira. Also wir müssen Dinge finden, die sich mit einem einzigen Foto so abbilden lassen, dass den Leuten das Gefühl, das dahinter steht, nämlich der Verlust der Freiheit, klar wird. Und mein Gedanke gerade war noch, nachdem Hermi den Film Demolition Man erwähnt hat, mal zu überlegen, in welchen Filmen denn der Verlust der Freiheit irgendwie besonders prägnant dargestellt war. Ich meine, wir haben einen Haufen Leute, die unendlich viele Filme gesehen haben. Vielleicht fällt ja jemandem was ein, was in diese Richtung geht, was uns da weiterhilft. iRobot, die permanente Überwachung durch die Robots. Ein ganz böses Bild wäre ein zweigeteiltes. Unten ein Obdachlosen unter der Brücke, wo keine Kameras sind, und oben ein Platz, wo voll mit Überwachungskameras gearbeitet wird, und dann den Text, er lebt wenigstens frei. Das wäre so eine böse Aktion. Also hier vielleicht eine schöne Idee, wo man vielleicht Bilder herkriegen könnte. Es gibt in letzter Zeit ja so ein eigenes Spielegenre, das sind im Grunde Überwachungsspiele, ja. Das heißt, man lebt in irgendeiner Dystopie und muss sich ständig durch diese Überwachungssysteme durchschlumpfen, ja. Und da könnte man, ich habe gerade eins rausgesucht, das ist so eins davon. Moment, wo habe ich hin? Okay, ich versuch's mal ein bisschen mit Moderation, um auch die zu Wort kommen zu lassen, die sich nicht trauen, einfach dazwischen zu plaudern. Ich überlege gerade, Skara habe ich schon länger hier stehen sehen. Willst du was sagen dazu? Nicht direkt dazu, aber nachdem wir jetzt schon dreimal am Thema interessante Aktionen, die uns wieder sichtbarer machen, vorbeigequatscht haben, wollte ich kurz auf eine tolle Aktion hinweisen, die am Tag des Gesetzes in Karlsruhe stattfinden wird. Da wird sich eine Menschenkette formieren, die das Bundesverfassungsgericht vor der CSU schützt, vor der CDU, pardon. Kam das Bild durch? Entschuldigung, es hat irgendwie so ein Geräusch gegeben. Ja, das Bild kam durch. Genau, und das ohne die Schrift da unten ist doch schon mal gar nicht schlecht. Das hat so ein bisschen Paranoia halt drin. Also ich glaube nicht, dass wir das jetzt in der letzten halben Stunde jetzt lösen können, aber es wäre natürlich toll, wenn sich da wirklich Leute, die sich damit auch gut auskennen und da fit sind, vielleicht zu einem Brainstorming treffen könnten. Das finde ich eine gute Idee. Jo. Ich lasse mir mal was dazu einfallen. Vielleicht machen wir mal irgendwie... Der Codewiss brummt. Oh, Entschuldigung, ja, mein Mumble ist gerade, glaube ich, irgendwie abgeschmiert. Ich komme mal neu rein, Moment. Das hört nicht auf. Sekunde. Kurz. Ah, jetzt ist er weg. Okay. Ja, Kira, ich finde die Idee gut. Ich überlege mir mal, in welchem Format oder welchem Rahmen wir das separat nochmal aufziehen. So ein Brainstorming zum Thema Bilder für Medien, die uns wieder sichtbar machen. Das finde ich ganz toll, weil das ist wichtig und das sollten wir tun. Wir haben einige gute Leute hier, also ich kenne die jetzt nicht alle persönlich, aber die sollte man dann auch wirklich zusammentrommeln und sagen, dann nehmen wir uns mal einen Abend für Zeit und überlegen einfach ins Unsaubere. Also nicht, dass jeder mit einem fertigen Konzept ankommt, sondern einfach, dass man zusammen überlegt, wie man das bei Brainstorming macht. Dass jeder seine Idee einwerfen kann. Es muss auch keine so Riesengruppe sein. Dass es wirklich darum geht, die kreativen Gedanken mal so laufen zu lassen mit ein paar Leuten, die sich damit auskennen. Ich halte es auch für wichtig, dass wir uns mal zusammensetzen und Material zusammenstellen. Argumentationsmaterial, Material für Veranstaltungen oder Vorträge und vielleicht auch ein paar Flyer zu verteilen. Das Problem, das ich bei dem Thema sehe, ist, dass wir so eine schleichende Berieselung haben. Wir haben ja ein sehr schwarzes Universum, weil wir haben ja den bösen Terror überall und wir müssen uns ja schützen. Und wie machen wir das? Indem wir überall Kameras aufstellen, um uns vor Terroristen zu schützen, um uns in Zügen vor Vergewaltigung und Überfall und sonst was zu schützen. Und das ist ja nur zu unserem Besten. Und da müssen wir den Leuten erstmal erklären, dass es erstens gar nicht der Fall ist und dass zweitens von den Kameras noch eine Gefahr ausgeht. Und das kann man nicht mit einem Bild machen. Diese Indoktrination muss aus den Köpfen von den Leuten raus. Und das schafft man nicht in 5 Minuten mit einem Bild. In dem Zusammenhang fand ich es übrigens spitze, dass dort in Frankfurt die ganzen Fahrradfahrer doch auf die Straße gegangen sind und sich nicht dieser Terrorangst gebeugt haben. Es gibt auch einen anderen Weg. Was Seko meinte, es gibt ganz viele Bilder. Ich meine, das Kamerasymbol kennt jeder. Es gibt einen Rechner, den man hinstellen kann, der überwacht wird. Es gibt mittlerweile das Auto, was überwacht wird. Man kann Smartphone machen, was überwacht wird. Vielleicht sollten wir den Slogan nehmen oder einen Slogan nehmen, den wir einfach mit den mehreren Bildern hinterlegen. Wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt einfach, Tatort Deutschland nimmt, als Hauptslogan immer wieder und da die Bilder hinterlegt. Das ist so wie Atomkraft, nein, danke. Und da waren auch immer verschiedene Bilder hinter. Weil ich glaube, es ist ganz schwierig, bei Überwachung ein Bild zu finden. Also eine Installation, so eine ganz kleine, hätte ich im Kopf jetzt. Du nimmst einfach so einen Roboterkopf, der als Auge eine Kamera hat irgendwie und lässt den ständig so Sprüche loslassen von wegen irgendwie Bürger schaut aggressiv oder irgendwas, so ein Zeug und stellst das irgendwo in die Landschaft. Da kannst du einen Standventilator nehmen, der dreht sich sowieso hin und her, dann machst du einen Roboterkopf drauf. Könnten wir irgendwo in die Fußgängerzone stellen, nur so als Kreative. Könnte funktionieren, ja, du hast recht. Ansonsten brauchst du nur einen MP3-Player, der im Kreis läuft und kannst ja noch irgend so ein paar Leuchtdioden, wenn er was sagt, die dann leuchten oder so. Also es ist ja eigentlich optional. Jürgen, wie meintest du das mit den mehreren Motiven nochmal bitte? Nein, ich meinte, dass man den Slogan in den Vordergrund stellt. Dass man zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, dass man den Slogan Tatort Deutschland für Überwachung nimmt. Und dann jedes Mal kann man für dahinter ein anderes Bild nehmen. Weil es gibt ja jede Menge, was mittlerweile überwacht wird oder was ein Symbol für Überwachung ist. Es kommt nicht nur die Kamera, wie ich eben gesagt habe. Dass wir probieren, den Slogan nach vorne zu bringen und dass irgendwann mit Tatort Deutschland, ich sage das jetzt als Beispiel, die Überwachung verbunden wird. Ja. Darf es auch ein längeres Zitat, also Slogan oder Zitat sein? Tatort ist schon mal nicht schlecht. Also das ist so ein Wort, das kennt der Deutsche sozusagen unendlich lange. Also das wäre ein Wort, was sich direkt einbrennen würde. Also das finde ich durchaus überlegenswert, irgendwas mit Tatort zu machen. Darf ich? Ja. Was ja wichtig ist, auch wenn man Menschen irgendwie erreichen möchte mit so einem Thema, ist ja, dass sie irgendwie betroffen sind und vor allem am besten auch noch irgendwie emotional. So, wir haben gemerkt, das ist irgendwie ziemlich schwierig. Die Also denen das zu vermitteln, den Bürgern, was das für Einschränkungen von Freiheit und so weiter bedeutet. Ich fand es heute ganz interessant, was der Bundesverband der Verbraucherzentrale veröffentlicht hat, der nämlich sagte, 81% der Verbraucherinnen und Verbraucher glauben, dass Profilbildung im Netz mehr Nachteile als Vorteile bringt. Ich habe das eben auch schon mal in Chat gepostet. Da ist die Vorbehalte gegen das ungehemmte Sammeln und Auswerten persönlicher Daten aus dem Internet sind mehr als vage Ängste. Wenn künftig die eigene Kreditwürdigkeit, Krankenversicherungsbeiträge oder der Preis für ein Produkt davon abhängen, wie ein Computer unser Verhalten beurteilt, bedeutet, bringt das für Verbraucher handfeste Nachteile. Vielleicht kann man da irgendwie ansetzen. Ich glaube auch so, also kundenindividuelle Preise finde ich zum Beispiel auch was, was abschreckend ist. Man kann sich ja auch weiterhin vorstellen, dass vielleicht die Miete, die mir jetzt auf Internetseiten für gewisse Wohnungen, an denen ich interessiert bin, gezeigt werden, exorbitant hochgesetzt werden, damit ich gar nicht erst als Mieter in Frage komme und ich werde dann quasi schon vorher ausgesiebt, weil man über Big Data herausgefunden hat, dass ich irgendwie für diese Wohnung nicht geeignet bin oder so. Also dass man könnte auch zwei Personen nebeneinander auf ein Plakat packen, dann die verschiedenen Beiträge für Kreditwürdigkeit, Krankenversicherung, Miete und so weiter oder weiß ich, was man da darstellen könnte und darunter halt, ja, wie kommt das zustande, dass die Sachen so unterschiedlich sind? Ja, guckt irgendwie, zockt im Internet, so, gibt einen Minuspunkt, so, liest immer brav irgendwelche wissenschaftlichen Artikel, oh, gibt einen Pluspunkt, so, dass man sowas vielleicht anschaulich in irgendeiner Form, also, oder wie gesagt, bei den Nachteilen, die Kunden oder Verbraucher offenbar spüren, dass man da an der Stelle ansetzt. Und vielleicht gar nicht so bei diesem unmittelbaren Freiheitsgedanken, sondern konkreter wird, wo sie eben dann Nachteile, wo denen eben Nachteile daraus erwachsen können, dass ungehemmt irgendwelche Daten über sie gesammelt werden. Okay, das könnte natürlich tatsächlich ein interessanter Ansatz sein, weil Geld tut den Leuten viel mehr weh wie Freiheit, wenn es verloren ist. In der Tat. Gerade beim Geld, ey, da hört die Freundschaft bei vielen auf oder da stürzt sie dann auch genau. Wir sehen es bei Steuern und anderen Sachen so, da gibt es immer großen Aufschrei. Ja. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Aber ja, finde ich gut. Ich habe auch leider die Umfrage von der, die hier in diesem Artikel, ich poste den nochmal hier rein, diese Pressemitteilung von heute, verweise auch nochmal darauf, dass die EU-Datenschutzgrundverordnung bei der Verbraucherministerkonferenz der Länder vom 6. bis 8. Mai Thema auf der Tagesordnung ist bei denen. Ja, die Umfrage, die da gemacht haben, habe ich jetzt da unmittelbar diesen Artikel da nicht entnehmen können, aber es wäre natürlich auch ganz schön, wenn man diese Umfrage mal bekommen könnte, ne? Aber da kann man vielleicht mal anfragen. Das kann ich auch mal gerne tun. Posten an die Zuhörer. Ja, ich habe hoffentlich jetzt alle. Okay, ja, Baum, danke. Man könnte zum Beispiel auch nur einen Spruch erstmal, so Überwachung geht gar nicht. Ohne Bilder, dass man zum Beispiel dafür Aufkleber macht und das mit einer Plakat oder mit einer Serie oder Bilder im Netz, in Social Media mit verschiedenen Hintergründen belegt. Dass man irgendwann und auch gar nicht Piratenpartei dabei, das kann man auf den Bildern machen, sondern das Überwachung geht gar nicht, so als Äquivalent zu Atomkraft, nein, danke. Dass Leute sich das auf ihr Auto peppen und irgendwas und irgendwann wird dann der Bezug zur Piratenpartei hergestellt und zwar über unsere Plakate, über unser Social Media oder irgend sowas. Ey, oder ganz provokant, ne? Du steckst den Leuten Zettel zu, wo draufsteht, Vorsicht, sie haben ein Video von dir oder sie haben Fotos von dir, als du dir Gedanken über Überwachung gemacht hast oder irgendwie sowas, ne? So, dass da erstmal so ein bisschen die Paranoia getriggert wird. Die Leute sich fragen, what the... Wortmeldung? Ach, Entschuldigung. Bastian? Ja, man kann ja hier nicht mehr posten in den Kanal, sonst hätte ich das natürlich schriftlich gemacht. Schönen guten Abend. Ich krieg gerade irgendwie... Ja, graue Haare noch mehr, also weiße Haare. Also, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, geht es ein bisschen um Kampagnen finden und irgendwie, dass wir uns Dinge zurechtlegen, wie wir kommunizieren, mit welchen Inhalten. Ich warne mal ausdrücklich davor, also es ist so Bastelclub, ich warne mal ausdrücklich davor, das genau so weiterzumachen, wie wir all diese Jahre das gemacht haben. Ich wäre sehr dafür, dass man sich da mal professionelle Hilfe für eine Kampagne sucht. Das kann man auch durchaus mitgestalten, indem man jemand sucht, dessen Job das ist, solche Dinge zu vermitteln. Und dann hier auch so Brainstorming macht, was man denn vermitteln möchte. Da gibt es dann alle möglichen Ideen, so gerade wie jetzt. Aber das müssen dann Profis bewerten. Die müssen das auch bewerten, was zum Beispiel bei einem Durchschnittsbürger, den wir nämlich adressieren wollen, ankäme. wir reden hier gerade davon, ich pappe mir was im Auto, aufs Auto, also jetzt nicht falsch verstehen, und dann stellen die Bürger, also der Mensch stellt dann irgendwie den Bezug zu irgendwas her. Nein, macht er nicht. Hat er keine Ahnung von, der muss erst das erst lernen, dass das so ist. Das, was gerade gepostet worden ist mit der Kamera und der Raute, das ist schon so ein Thema, wo man sagen kann, da kann ein Bürger noch was mit anfangen, wenn er auch diese Raute wirklich tatsächlich mit der Kanzlerin verbindet. Aber da würde ich wirklich plädieren, lasst uns da notfalls Crowdfunding machen, dass wir jemanden bezahlen können, der das hinbekommt. Und die Grünen übrigens haben das auch nicht einfach mal so in einem Küchenstudio erfunden. Die haben sich auch seinerzeit schon professionelle Hilfe gesucht und ihre Kampagne einfach durchgezogen. Du brauchst aus meiner Sicht so einen Grundentwurf, was wir symbolisch vermitteln wollen. Und das findest du halt nicht so einfach, weil wir alle Laien sind. Das finden Leute, die das jahrelang machen, beruflich damit ihr Geld verdienen. Lasst uns mal lieber solche Leute finden, die das wirklich umsetzen können und dann tatsächlich so ein richtig schönes Powwow machen, wie wir da noch irgendwelche Details hineinbringen können. Dankeschön. Christoph, ich habe eine Frage zu dem Bild, das du gerade gepostet hast. Hast du das auch irgendwo als Link oder kannst du mir das zuschicken? Das kann ich dir zuschicken, ja. Ich weiß bloß nicht mehr, wo ich das mal gefunden habe. Das stammt von irgendeinem Piraten, aber frag mich nicht mehr, wer oder wo. Lad's doch gerade auf den Image-Hoste. Hey, Tumblr oder... Moment. Oder schick's per E-Mail an codewiz at... was war's? gmx.de, oder? Yep. Dann mach Codewiz das nämlich für dich. Ach, danke. Okay. Ha, läuft. Frage an Bufo. Haben wir denn finanzielle Mittel, um so eine Agentur mal damit zu beauftragen? Vielleicht auch im Hinblick auf Kampagnen jetzt für die Landtagswahlen, die nächstes Jahr sind, und Bundestagswahljahr darauf? Nein. Also spontan würde ich sagen, wir könnten uns 10 Minuten leisten. Jo, wir haben kurz mal drüber diskutiert und haben festgestellt, bei dem derzeitigen finanziellen Spielraum des Bundesverbands vollkommen und absolut ausgeschlossen. Was ja mal schade ist, weil... Wenn man ganz ehrlich ist, hat das, was Bastian vorhin da gesagt hat, ja schon ein bisschen Hand und Fuß. Also ab und zu mal einen Profi einladen, um irgendetwas erledigen zu lassen, ist nicht immer der schlechteste Ansatz. Aber wie gesagt, ohne Kohle nicht zielführend. Okay, also machen wir das on the fly, oder? Nee. Dann ergänze ich natürlich, dass in einigen Landesverbänden, die nicht gerade Wahlkampf machen, doch schon finanzielle Mittel vorhanden sind. Man kann das sammeln. Also, und man kann auch, wenn Landesverbände der Meinung sind, ja, das ist ein Projekt, was würden wir gerne unterstützen, weil wir auch davon profitieren, zum Beispiel indirekt, auch mit einer Kampagne, mit einer Corporate Identity, you name it, könnte dann auch das durchaus eine Auswirkung haben auf weitere Mitglieder, die durchaus der Meinung sind, ja, wenn das jetzt mal so ein bisschen ordentlich gemacht wird, dann ist es kein verlorenes Geld. Also es würde ich jetzt nicht so von vornherein... Das wäre doch wunderbar, weil wir sind keine Profis, wie du es richtig gesagt hast, und es würden sich Bilder finden lassen dafür, wirklich gute, starke Bilder dafür finden lassen. Tatort fand ich schon mal nicht schlecht, weil das jeder Deutsche kennt. Aber von Profis irgendwie sowas entwerfen lassen und das auswählen, das wäre völlig genial. Und wenn es LVs gibt, die dafür Geld haben, dann her damit. Weil so oft kommt die Chance nicht. Ja, that's what I mean. Also das mal fragen. Also das ist eine Frage des Konzeptes. Und ich glaube, alle könnten davon profitieren, weil es für den einzelnen Landesverband gar nicht so viel Investment ist. Er kriegt mehr zurück. Also das kann man ja auch mal vielleicht versuchen zu transportieren. Ich nehme es mal mit auf die Marina Kassel. Darf ich noch ein letztes Ding? Also, ey, wie wär's denn mal so ganz provokant? Du lässt so ein paar Piraten mit Anonymous-Masken und so weiter durch die Fußgängerzone flitzen und dann drückst du immer mal wieder den Leuten so einen Zettel in die Hand, sie haben ein Video voll oder sie haben dich aufgenommen oder sowas. Einfach nur sie, ja. So, und wenn dann irgendein Passant versucht, dann dem irgendwelche Fragen zu stellen, dann gibt er halt Fersengeld und guckt sich immer noch so um und so. So fett's könnte man doch machen. Und dann, wenn die Leute dann eben bei den Piraten angelangt sind und die in diese Richtung laufen, so, dann kommt irgend so ein Placement, was weiß ich. Ja doch, aber das sind doch auch diese ganzen Guerilla-Aktionen, die durchaus sehr hilfreich sind, aber eben nicht in der Masse. Du adressierst dann eben in der Fußgängerzone, vielleicht, lass es gut sein, Jubel 200 Leute. Ja, und dann haben das noch 20 irgendwie behalten und Gutes. Du musst aber landesweit ganz viele, also Millionen sozusagen, adressieren und das kannst du halt nur mit der Kampagne. Ja, ich sag ja, das ist so die Unterstützungsidee, so könnte man sowas in der Fußgängerzone einleiten und das dicke Placement, das haben wir nicht, da gebe ich dir recht. Wie wär's mit dem Flashmob, der dann gefilmt und über die Social Media Kanäle verbreitet wird? Nein, also wenn ich letztens richtig zugehört habe, dann darf man die Reichweite der Social-Media-Kanäle am Ende nicht überbewerten, sondern sollte trotzdem versuchen, wie nennt man sie, konventionellen Medien zu kommen. Also ein 2-Minuten-Bericht in der Tagesschau oder in den Tagesthemen bringt um so unendlich viel mehr als 500 oder 1000 Tweets oder irgendso, weil einfach die Reichweite eine ganz andere ist und auch die damit erreichbare Zielgruppe eine völlig andere. Und da komme ich dann wieder zum Anfang der Diskussion. Um in der Tagesschau vorzukommen, braucht man Bilder, die Geschichten erzählen. Das ist der Weg. Und dafür brauchen wir kreative Ideen. Ich werde das, was Bastian vorgeschlagen hat, nämlich da mal einen Profi zu beauftragen, mit in die Marina nehmen, mal gucken, was die Landesvorstände dazu sagen, weil ich glaube, dass das durchaus ein Ansatz sein kann. Noch so eine Idee, also ich meine, in die Tagesschau zu kommen, ist dann doch schon eher eine ganz schön große und vielleicht auch teure Aktion. Was ist denn eigentlich so im Kleinen mit irgendwelchen Radiosendern und solchen Sachen, so diesen anderen Medien halt? Gibt ja nicht nur Fernsehen. Also wenn ihr mich fragt, ganz kurz, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Er halt runter, ne? Wenn er ein ich habe ja gelernt, Corporate Identity wird jetzt angestrebt, das finde ich super. Ist ja auch gar nicht so einfach, also muss man ja erstmal finden. Man muss ja auch die Leute damit irgendwie umgehen können. Wenn du diesen großen Weg hast, das große Bild hast, was wir hier auch von gerade gezeichnet haben, die Bilder, die Geschichten, wenn du das hast, dann lässt sich das relativ leicht runterbrechen auf Aktionen, auf Flashmobs, whatever. Aber umgekehrt geht's halt nicht. Das verpufft. Das heißt, lasst uns lieber konzentrieren auf mal so eine große Sache und dann kommt alles andere von ganz von alleine, weil die Bilder ziehen, die Geschichten ziehen und die inspirieren dann wieder andere, diese Geschichten nachzuerzählen. Okay, gut. Damit würde ich gerne fragen, ob es zu dem Thema noch was gibt oder ob wir noch über was anderes reden wollen. Ja, zu dem Thema noch kurz vielleicht. Wie ich das verstanden habe, sucht ihr auch sowas wie diese Filmaktivistin da, Josephine Witt, oder wie die Josephine. Was hat die auch bei Draghi ganz mal locker aus dem Ärmel geschüttelt? Das ist ja massiv durch die Twitter und digitalen Medien gerasant. Es ist da durchgehuscht. Und ja, das kann man eigentlich ganz einfach. Also ich nur mal so als Gegending, es muss ja nicht immer eine Story erzählen mit allem, von Alpha, von der Wiege bis zur Bade oder sowas, sondern das kann auch einfach mal eine wirklich gute Aktion oder Flashmob sowas in der Art, muss halt richtig platziert sein und gekonnt. Ich glaube, da kann man auch eine Menge erreichen. Ich hätte zum Thema Überwachung noch eine andere Sache, das habe ich neulich mit Bernd kommuniziert, hier TH. Ich habe einen Artikel in der Rundschau gefunden, der hatte die Überschrift Spione an die Kette. Ich kann mal gucken, ob ich den gerade irgendwie vom Handy irgendwie hochgeladen kriege. Es gibt da eine sogenannte Stiftung Neue Verantwortung und die hat, das ist ein parteiunabhängiger Think Tank Und die hat ein Privacy Project, was allerdings von einem FDP-Menschen, einem ehemaligen, geleitet wird. Und die bringen hier so Sachen ein, wie man aus der Regierung die Geheimdienste mehr an die Kette nehmen kann, ja. So mit No-Spy-Abkommen und so Geschichten, so. Und das ist ja eigentlich so der von oben runter Approach von der ganzen Sache. Ja, ich wollte eigentlich mal fragen, was ist denn da? Wollen wir uns mit denen nicht mal kurz schließen und so? Weil ich meine, wir machen die ganze Zeit, wir informieren die Bevölkerung, ja. Aber es gibt ja auch noch die andere Richtung, weißt du? Oder wisst ihr? Ja, wenn du einen Artikel hast, schick mal hoch. Okay. Ja, Moment. Gut. Wir haben noch 10 Minuten. Ich versuche mal die Rednerliste, soweit die Anwesenheit hier oben als Rednerliste zu werten ist, mal ganz kurz abzuarbeiten, um am Schluss nicht sagen zu müssen, da ist jetzt keine Zeit mehr dafür. Erstens, Melanie, ich habe dein Angebot gesehen, registriert und komme auf dich zurück, wenn ich tatsächlich was Handfestes dafür habe. Vielen Dank. Mick Josie, glaube ich, würde ich das aussprechen? Jo, ich habe eine so Hacktivist-Idee gehabt, über so International European Pirates. War eigentlich ein Witz am Anfang, aber das ist eigentlich nett angekommen. Und es geht darum, dass wir EU-Gelder in Anspruch nehmen für ein großes demokratisches Event in Brüssel und melden wir vielleicht 1000 Mann an und statt 1000 Mann schicken wir vielleicht 500 Asylsuchende und nur 500 Mann, um die zu unterstützen und stürmen das EU-Parlament. Wir kämen zumindest definitiv in die Medien. Das ist wohl wahr. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei allen dann auch tatsächlich Sympathie bringt. Aber müssen wir mal gucken. Also könnte grundsätzlich tatsächlich eine Idee sein. Aber erstmal danke. Die tschechischen Piraten haben es begeistert. Glaube ich. Okay. Dann Kira. Oh, ich wollte jetzt gar nicht sagen, sorry, ich bin jetzt nur da hängen geblieben. Alles gut. Ich habe eine Fotografin hier, die sagt, sie würde dafür Aufnahmen machen und ich bin jetzt gerade, die hat das glaube ich auch in den Channel gepostet und ich habe gesagt, sie soll sich an PR02 wenden. Ich hoffe, das war richtig. Das war definitiv nicht verkehrt. Siko hat es auch gesehen, habe ich gerade gehört. Ja. Okay, gut, dann habe ich jetzt hier oben noch Codewiz. Sekunde, ich brauche einen Moment für das irgendwie mit dem Handy hier. Ganz kurz, dann kann ich vielleicht, Confettigate hieß es, wollte ich noch nachreichen. Hashtag Confettigate mit dieser WIT-Aktivistin bei der EZB, also fand ich schon beeindruckend. Jo, okay, danke. Okay, dann würde ich vorschlagen, schließen wir den Themenkomplex Brainstorming für kreatives für heute ab. Gibt es noch andere Dinge? Andere Fragen? Andere Punkte? Haben wir noch irgendetwas offen? Schulden wir noch eine Antwort? Darf ich noch was nachzüglern? Christoph. Mir ist gerade wieder ein Flyer in die Hand gekommen. Gerade weil der so ähnlich aussieht wie das Plakat, was ich da gepostet habe. Und zwar von einem Piraten, der Vorträge macht über seine eigene Stasi-Akte, die er irgendwie medial aufgearbeitet hat und da jetzt Vorträge zum Thema Überwachung macht. Ob man nicht sowas medial ein bisschen pushen könnte, weil ich glaube, das wäre vielleicht wirklich sowas, wo die Leute mal ins Nachdenken kommen und sagen, Moment, was passiert da mit den ganzen aufgezeichneten Daten? Könnte das vielleicht wieder so kommen und welche Gefahr besteht da? Ist das der Jürgen Hansen oder Jochen Hansen? Ich weiß nicht mehr genau. Moment, ich gucke. Ja, genau. Ah ja, okay. Okay, Hermi, du weißt, wer das ist. Ja, das war der hat einen sehr interessanten Kurzvortrag beziehungsweise hat sehr interessant erzählt davon, was er tut auf dem LPT NRW als irgendwie Open Mic war. Link zum Artikel. Cool, prima. Danke. Okay. Dann, den Artikel nehme ich mir für nachher noch mit. Gibt's noch was? Ist noch was offen? War die Frankfurter Rundschau. Der Artikel, den du gerade verlinkt hast? Jupp, das war eine Samstagsausgabe irgendwie von der Wahl. Okay, prima, danke. Melanie? Melanie sagt nichts. Melanie hat im Chat gefragt, gibt es schon ein Ergebnis wegen der Ersthilfe? Sie kann leider nicht reden, weil ihr Mikro kaputt ist. Michael, ich glaube, da bist du der, der am ehesten was dazu sagen kann. Ja, also, ich hol mal alle anderen ins Boot. Nicht, dass ich hier vor 5 Leuten rede, die den Zusammenhang verstehen und der Rest hat keine Ahnung, was ich hier überhaupt für ein Zeugs laber. Wir haben bei den vergangenen großen Bundesparteitagen immer ein Erste-Hilfe-Team da gehabt. Das hat uns teilweise auch richtig gut Geld gespart. Weil wir sonst hätten über die Halle 1 besorgen müssen und das wird in der Regel sehr teuer, weil die da halt auch nochmal meistens ganz gut dran verdienen, wenn man das direkt beim nächsten DRK-Ortsverein besorgt, ist das meistens auch schon wieder deutlich günstiger, aber das will dann gegebenenfalls die Halle nicht, weil die wollen ja verdienen. Ich komme vom Thema ab. Wir haben jetzt einen Bundesparteitag in Würzburg und wir haben dort die Notwendigkeit, ziemlich zu sparen. Das haben wir schon bei den Hallenkosten, glaube ich, ganz gut geschafft. Das ist jetzt auch bei anderen Dingen erforderlich. Und wir haben bei den Budgetverhandlungen für dieses Jahr schon, als wir das Budget für den Bundesparteitag aufgestellt haben, schon gleich einmal pauschal die Reisekosten gestrichen. Was einerseits schmerzt, weil ich natürlich den Leuten, die da ehrenamtlich helfen wollen, das natürlich immer gerne gönnen würde und es darüber auch die Möglichkeit gibt, diese Reisekosten wieder zurückzuspenden. Auf der anderen Seite war die Quote des Zurückspendens immer deutlich unterhalb von 50%, sodass da bei dieser Sache auch die Gesamtpartei drauf hat der Bundesverband sowieso, weil bei uns ja von den staatlichen Mitteln irgendwie nur 15% ankommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese Geschichte haben wir gestrichen. Das habe ich auch dort auf der BBT-Orga-Mailingliste so kommuniziert. Freundlicherweise gibt es dennoch Freiwillige, die beim Bundesparteitag mithelfen wollen. Und dann haben wir einen Antrag reingekriegt von der SG-Rettungsfonds, dass wir für bis zu 8 Leuten, die namentlich nicht benannt, sondern das sollte dann, ich weiß nicht, wer den Antrag gestellt hat, also der sollte das dann auch entscheiden können, welche bis zu 8 Leuten das sind, dass für die Reisekosten übernommen werden. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, insbesondere wenn ich das jetzt für die Rettungsfuhr sozusagen genehmige, dann kommen natürlich auch aus anderen Ecken und zwar völlig zu Recht auch die Begehrlichkeiten, weil da sind Leute teilweise doch deutlich stärker bei einem Bundesparteitag eingespannt als die Sanitäter. Und ich habe deswegen erstmal nachgefragt, von wegen, über welches Budget reden wir hier überhaupt. Das wurde leider nicht so wirklich zufriedenstellend konkretisiert und habe auch nachgefragt, mit welchem Aufkommen an Verletzten und so weiter da überhaupt gerechnet wird. Das war eine sehr vage Zahl. Und dann wurde auch noch argumentiert, dass wenn jemand einen Herzinfarkt bekommt, so die ersten Minuten sehr entscheidend sind. Das mag ja fachlich durchaus richtig sein. Und wenn man den Gedanken allerdings komplett zu Ende denken würde, dann durften wir keinen Piratenstammtisch mehr ohne ein Rettungsteam veranstalten. Das ist natürlich vom Kosten-Nutzen-Verhältnis völlig aberwitzig. Und jetzt ist die Frage, an welchen objektiven Kriterien kann man festmachen, ab welcher Veranstaltungsgröße wir denn solche so ein Sunny-Team vor Ort haben sollten. Und da gibt es tatsächlich etwas, wo man im Bereich der Veranstaltungstechnik damit arbeitet. Das ist der sogenannte Maurer-Algorithmus. Das ist ein Chef oder so der Berufsfeuerwehr Köln oder gewesen. Also den Maurer-Algorithmus gibt es ja auch schon länger. Vielleicht ist er inzwischen auch schon im Ruhestand, der Herr Maurer. Und danach kann man so nach, wie groß ist die Veranstaltungsstätte, wie viele Leute werden erwartet, was ist das für eine Art der Veranstaltung, haben wir irgendwelche Prominenz, die da zu einem erhöhten Risiko führen könnte und so weiter. Gibt es da Punktgeschichten? Und über eben diese Punktgeschichten wird dann ausgerechnet, wie viel Sanitäter sollen dorthin, wie viel Rettungswagen, wie viel Notärzte gehören da vor Ort und so weiter. Und wenn wir die Zahlen von Würzburg dort reingeben, dann kommen wir also unter die Schwelle, wo der Maurer-Algorithmus und Sanit-Team empfiehlt, unsere Veranstaltung ist also nach diesem Berechnungsschema zu harmlos, als dass dort überhaupt ein Sanit-Team empfohlen wird. Vor diesem Hintergrund haben wir dann halt erstmal diesen Reisekostenantrag abgelehnt und gesagt, okay, die Notwendigkeit für ein solches Sanit-Team ist bislang noch nicht wirklich gegeben. Vor dem Hintergrund zusätzlicher Erkenntnisse kann das auch nochmal anders werden. Und dann würden wir dann auch nochmal sehr genau schauen, was würde uns so diese Reisekosten kosten, was würde uns das kosten, wenn wir da einfach vom K-Würzburg oder wer das da auch immer anbietet, wenn wir dort Sanis holen, was würde das uns kosten? Und dann schauen wir einfach, dass wir dort die wirtschaftlichste Lösung nehmen. Im Moment ist die wirtschaftlichste Lösung einfach gar nichts zu nehmen, weil der Bedarf nicht wirklich gegeben wird. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund neuerer Erkenntnisse kann sich das auch nochmal ändern. Okay, gut. Ich glaube, damit ist die Frage nach den Reisekosten des Sanit-Teams hinlänglich beantwortet. Ich würde vielleicht noch gerne irgendeine Hintergrundinfo geben. Und zwar hat Lothar ja sehr viel Arbeit in einen transparenten Haushalt gesteckt. Wer gerne mal wissen möchte, was wir für die letzten Bundesparteitage an Reisekosten bezahlt haben. Es waren 98.341 Euro, was 2014 dafür geflossen ist, Geld. Ich schicke gleich einen Link rum in Chat. Okay. In Anbetracht der Tatsache, dass es 22.03 Uhr ist, ein letzter kurzer Aufruf. Gibt es noch etwas Dringendes, was wir heute besprechen müssen, was nicht bis nächsten Montag warten kann? Dem scheint nicht so. Dann bedanke ich mich für die rege Diskussion, für eure Beiträge, für die Unterstützung und bei Bauerjupp, Hennerle und Marc für die Aufzeichnung. Verabschiede mich damit, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich würde mich auch gerne bedanken. Es hat heute wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch. Jo, dann wünsche ich auch noch einen schönen Abend und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Jo, ade miteinander. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.